بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Tawhid, der Eingottglaube im Islam. Es gehört zum Allgemeinwissen, dass Tawhid die Basis der islamischen Religion darstellt und dass er am genauesten in der folgenden Aussage ausgedrückt wird. La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Dies besagt, dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt und dass nur er der Anbetung würdig ist. Diese scheinbar einfache Aussage ist nach der islamischen Lehre die Trennungslinie zwischen Iman, dies bedeutet wahrer Glaube an Allah, und Kufr, dies bedeutet Unglaube. Im Sinne des Islam. Aufgrund des Prinzips von Tawhid ist der Islam strikt auf den Glauben an einen einzigen Gott ausgerichtet. Zwar werden Islam, Christentum und Judentum gleichermaßen zu den monotheistischen Religionen gezählt. Aus islamischer Sicht jedoch ist das Christentum Polytheismus und das Judentum eine Form des Götzendienstes. Das Prinzip des Tawhid ist sehr tiefgehend und benötigt sogar unter Muslimen eine weitergehende Erläuterung. Dieser Punkt wird lebhaft durch die Tatsache veranschaulicht, dass manche Muslime, wie Ibn Arabi, Tawhid derart verstanden haben, dass Allah alles und alles Allah sei. Nach seiner Auffassung gibt es nur eine einzige Existenz und die ist Allah. Solche Glaubensarten werden von der Hauptströmung des Islam als Pantheismus und damit als Kufr, als Unglaube, betrachtet. Andere Muslime wie die Mu'tazila dachten, dass Tawhid darin bestünde, Allah alle seine Eigenschaften abzusprechen, weil diese für Gott unangemessen seien, und darauf zu bestehen, dass er überall und in allem präsent sei. Auch diese Ideen wurden vom orthodoxen Islam abgelehnt und als heretisch verurteilt. In der Tat begann bei fast allen heretischen Sekten, die sich von der Zeit des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, bis heute vom Hauptkörper des Islam abgespalten haben, die Trennung mit einer Abweichung vom Prinzip des Tawhid. All jene, die für die Zerstörung des Islam und für die Irreführung der Sektenanhänger gearbeitet haben, haben den Versuch unternommen, das Prinzip des Tawhid zu neutralisieren. Denn er repräsentiert die eigentliche Essenz der göttlichen Botschaft des Islam, welche von allen Propheten überbracht wurde. Diese Sekten haben Vorstellungen über Allah eingeführt, die dem Islam vollkommen feindlich gegenüberstehen, und Konzepte entworfen, um die Menschen von der alleinigen Anbetung Allahs wegzuführen. Haben die Leute diese heidnischen Philosophien erst einmal akzeptiert, so werden sie auch anderen irreführenden Ideen gegenüber anfällig, was schließlich in der als wahre Anbetung Gottes gewandeten Anbetung von Geschöpfen gipfelt. Der Prophet selbst, Friede und Segen seien auf ihm, warnte die Muslime lebhaft, sich vor solchen Abweichungen, welche die Völker vor ihnen befallen hatten, zu hüten. Er ermutigte sie, an dem Weg festzuhalten, den er selber ging. Eines Tages, als er mit seinen Gefährten zusammensaß, zeichnete er eine gerade Linie in die Erde. Dann zeichnete er eine Reihe von Linien, die von jeder Seite der geraden Linie wegführten. Als die Gefährten ihn fragten, was dies bedeutete, zeigte er auf die weggehenden Linien und erklärte sie als die verschiedenen Wege der Irreführung. Am Beginn dieser Wege sitzt ein Teufel, der die Leute zu diesem Weg einlädt. Danach deutete er auf die gerade Linie in der Mitte und erzählte ihnen, dass sie den Weg Allahs und damit seinen Weg repräsentierte. Er rezitierte den folgenden Vers: Und dies ist mein gerader Weg, so folgt ihm und folgt nicht den verschiedenen Wegen, damit sie euch nicht weit ab von seinem Weg führen. Das ist es, was er euch gebietet, auf dass ihr gottesfürchtig sein möget. Sura Al-An'am, Vers 153. Daher ist es von größter Wichtigkeit, dass Tauhid derart verstanden werden sollte, wie er vom Propheten und seinen Gefährten verstanden wurde. Sonst kann man leicht auf einem der vielen Irrwege enden, während man vom Tauhid spricht, betet, die Zakat gibt, fastet und den Hadsch vollzieht. Allah, der Allweise, weist darauf im Koran hin. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne Götter zur Seite zu stellen. Sura Yusuf, Vers 106. Vergleicht jedoch der englischsprachige Leser die große Anzahl an Büchern, die in Englisch über Salah, Zakat, Saum, Hajj, islamische Wirtschaft und Politik verfasst wurden, mit den ein oder zwei Broschüren, die von Tauhid handeln, so könnte er daraus schließen, dass Tauhid im Islam nur von geringer Bedeutung sei. Diese Vermutung wird dadurch verstärkt, dass sogar in umfassenden Büchern über den Islam der Tauhid gewöhnlich in nur einer halben Seite abgehandelt wird, während der Rest des Buches sich mit der Ausarbeitung der anderen Säulen des Islam beschäftigt. Dennoch ist Tauhid die absolute Grundlage im Islam, von der all die anderen Säulen und Prinzipien abhängen. Wenn jemandes Tauhid nicht korrekt ist, so folgt daraus, dass die restlichen Bestandteile seines Islam zu einer bloßen Aneinanderreihung heidnischer Rituale verkommen. Ohne Zweifel ist es vonnöten, mehr auf dem Gebiet des Tauhid zu übersetzen und zu verfassen, um diese Mängel zu beheben und die falschen Glaubensarten zu korrigieren, die unter Muslimen und ebenso unter Nichtmuslimen verbreitet sind. Die vorliegende Arbeit stellt den bescheidenen Versuch dar, dem Leser eine grundlegende Analyse eines der großen Gebiete der islamischen Wissenschaften, dem Tauhid, darzulegen. Obwohl sich dieses Buch an den Verfahren klassischer arabischer Texte über die Wissenschaft des Tauhid, wie beispielsweise Al-Aqida al-Tahawiyya, orientiert, habe ich absichtlich die Darstellung von theologischen Fragen, die man in den klassischen Werken findet, die aber für den modernen englischsprachigen Leser von geringer Bedeutung sind, vermieden. Das meiste Material in diesem Buch wurde in Tauhid-Unterrichtseinheiten gesammelt, die ich für die Klassen 7 bis 11 vorbereitet und an der Manarit Riyadh English Medium Islamic School gelehrt habe. Daher ist die Sprache unkompliziert. Sowohl viele dieser Unterrichtseinheiten als auch Einheiten in Fiqh, das heißt islamisches Recht, Hadith, dies bedeutet prophetische Überlieferungen, und Tafsir, dies bedeutet Koran-Exegese, wurden in muslimischen Gemeinschaften in den Vereinigten Staaten und im westlichen Teil Indiens verbreitet. Wegen der positiven Resonanz und der großen Nachfrage nach mehr Material gleicher Art habe ich mich entschlossen, dieses Buch zu verfassen, indem ich die Tauhid-Unterrichtseinheiten korrigierte und einige sachdienliche Themen hinzufügte. Ich bete zu Allah, dass er diese Anstrengung akzeptiert und dieses Buch zu einem wahren Nutzen für all jene macht, die es lesen. Denn letztlich ist es allein die Annahme Allahs, die zählt, und der Erfolg hängt einzig von seinem Willen ab.